Über die Donau fliegen Zwanten, über die Wolkenkratzer, über die Autobahn fliegen und fliegen übers graue Wasser, bis es nimmer mehr sehen kann. So wie die Anden droben am Himmel miteinander fliegen übers Land, hätt immer gewünscht, mit dir zum Fliegen, Flügel an Flügel an die Hand. Durch die Wolken, durch den Regen, gegen den Wind und gegen die Zeit, gegen die Nacht und gegen den Winter, ich es hoch und weit es weit. Über die Donau fliegen Zwanten, über die Wolkenkratzer, über die Autobahn fliegen und fliegen übers graue Wasser, bis es nimmer